Andacht vom 19.05.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Jesus repräsentieren. Gestern haben wir über diesen Herzensschrei geredet, der tatsächlich Gottes Herzensschrei ist. Er sucht sehnsüchtig nach Menschen, die sich nach ihm ausstrecken und ihn auf der Erde repräsentieren. Ich fahre heute mit diesem Thema fort. Die Söhne Gottes repräsentieren Gott auf dieser Erde. Bist du bereit, Gott zu repräsentieren? Das muss dein Herzensschrei sein. Es ist fürchterlich, wie die Kirche Gott repräsentiert. Meine Frau hörte zu Beginn dieses Jahres ein Gespräch zwischen zwei Jugendlichen. Sie sprachen über einen Dritten. Sein Elternhaus war religiös. Er selbst hatte sich von der Kirche abgewandt. Die beiden sagten zueinander: Habt ihr die Eltern dieses Jungen kennengelernt? Sie sind bestimmt die schrecklichsten Menschen überhaupt. Sie sind vermutlich arrogant und überheblich und so religiös. Sie kannten die Eltern nicht, aber sie sprachen so über sie, weil sie den Jugendlichen kannten. Ähnliches geschah unglücklicherweise auch mit Gott. Die Menschen verhalten sich so lächerlich, überheblich oder religiös, dass die Leute denken, Gott sei genauso. Das stimmt natürlich nicht. Gott möchte, dass die Menschen ihn kennenlernen, wie er wirklich ist. Wo sonst sollen die Menschen Gott kennenlernen? Die Umstände der letzten Tage, wo viele selbstsüchtig sein werden. Aber es stehen Menschen auf, die Jesus und den Vater so gut repräsentieren, dass viele Gott kennenlernen werden. Wenn du durch deinen Alltag gehst, ist eins der wesentlichsten Dinge, den Vater gut zu repräsentieren. Dazu gehört vor allem die Liebe, denn Gott ist Liebe. Ich erzähle euch eine Geschichte von Alexander dem Großen. Er sah einen seiner Soldaten faul unter einem Baum liegen. Er hielt an und sprach den Mann an und fragte: Wie heißt du? Der Soldat antwortete: Alexander. Alexander der Große gab zurück: Ändere dein Verhalten oder deinen Namen. Du repräsentierst meinen Namen nicht gut. Herr, ich möchte dich wirklich gut repräsentieren. Wir erhalten eine klare Warnung über diese Welt in 2. Timotheus 3. Wir können diese Entwicklung beobachten. Es gibt zwei Reiche, nur zwei. In der geistigen Welt gibt es nur Dunkelheit und Licht. Es geht also darum, als Christ zu leben oder eben nicht. Es geht nicht um Rettung durch Glauben oder darum, in die Hölle zu gehen. Es geht darum, sich jetzt hinzugeben. Ich habe so viele Christen über das tausendjährige Reich reden gehört. Aber es geht nicht um dieses Reich, sondern um das Jetzt. Jeder von uns repräsentiert eins der beiden Reiche genau jetzt, als Christ oder Nicht-Christ. Die geistige Welt ist viel realer als die sichtbare Welt. Denke immer daran. Der Herr hat vor langer Zeit mein Herz mit Kolosser 3 berührt. Die Leute von der EPS wissen schon, dass mir das sehr wichtig ist. Ich möchte das vorlesen aus der Mirror Study Bible. Diese Bibel empfehle ich jedem, der Englisch kann. Die Mirror Study Bible, die originalen Worte werden hier von einem Experten umschrieben, der die Bibel im Original kennt. Er hat die Bibel nicht nur übersetzt, sondern er beschreibt, was die Ursprache ausdrückt. Ich habe Kolosser 3 in 30 oder 40 Bibelversionen in unterschiedlichen Sprachen gelesen. Aber nur diese eine drückt aus, was wirklich mit Kolosser 3 gemeint ist. Also, da steht: Seht euch selbst mit auferstanden mit Christus. Nun lebt ihr im Mitausharren auf die Konsequenz eures Miterhobenseins mit Christus. Zieht mental um. Stellt euch schon ein auf die Thronsaalwirklichkeit, wo ihr mit Christus auf dem Thron sitzt, als die ausführende Autorität von Gottes rechter Hand. Und macht euch bekannt mit Gottes Reichgedanken. Das wird euch davon abhalten, immer wieder von irdischen Gedanken abgelenkt zu werden. Das war Kolosser 3, 1 und 2. Das ist so klar, wie es die Originalsprache meint. Hör zu, dies ist die Wirklichkeit, die mich letzte Nacht so traf. Es gibt nur zwei Reiche in der geistigen Welt. Du wirst immer eins der Reiche repräsentieren, egal wo du bist und was du tust. Seit 40 Jahren predige ich davon, aber der Herr weckte mich letzte Nacht auf und bat mich: Bitte repräsentiere mich in dieser Welt. Meine tägliche Einstellung, was ich tue, was ich sage, es repräsentiert immer eins der Reiche. Das Reich des Lichts oder das Reich der Dunkelheit. Entweder Gott und die Liebe oder das Dunkel und die Selbstsucht. Es gibt so viele Christen, die das Reich der Finsternis viel besser repräsentieren als das Reich des Lichts. Wir haben diese seltsame Vorstellung, dass Satan böse ist und die Dunkelheit bewirkt. Aber Satan wurde aus dem Himmel geworfen, weil er selbstsüchtig wurde. Selbstsucht ist das Reich der Dunkelheit, nichts anderes. Es geht nicht ums Böse, auch im Satanismus nicht, sondern um das Selbst, das Ego, das Ich. Das Erste, was in der satanischen Bibel steht, lautet so: Tue, was du willst, Hauptsache es gefällt dir. Die Bibel lehrt uns: Gib dich selbst auf. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Reichen. In 2. Timotheus 3 stehen dann so viele Attribute, die die letzten Tage beschreiben. Was ich lange nicht verstanden habe, ich dachte, all diese unterschiedlichen Dinge sind einzelne Probleme, die die Endzeit bestimmen. Ungehorsam gegenüber den Eltern, Geldliebe, Begierde, Überheblichkeit, Undankbarkeit und so weiter. Aber eigentlich beschreiben all diese Worte nur die Selbstzucht genauer. Jeder weitere Ausdruck ist ein Aspekt der Selbstzucht. Es ist wie in Galater 5, nur genau umgekehrt. Es gibt keine neuen Früchte des Heiligen Geistes, es ist eine Frucht. Die Frucht ist Liebe. Dann fährt er fort und beschreibt die Liebe, die sich ausdrückt in Freude, Frieden und zuletzt Selbstkontrolle. Liebe ist die Einstellung des Reichs des Lichts. Das Reich des Lichts wird von Jesus und von der Liebe regiert. Das Reich der Finsternis wird immer von Satan und der Selbstsucht regiert. Du musst dir diese Frage den ganzen Tag lang stellen. Herr, wie reagiere ich? Wie rede ich? Wie handle ich? Ist es dein Reich, Herr, oder das Reich der Dunkelheit, das ich repräsentiere? Du wirst schnell herausfinden, wie oft du dem Reich der Finsternis dienst. Du wirst erkennen, dass die Kirche mehr dem Reich der Dunkelheit dient als dem Reich des Lichts. Warum legen wir so viel Wert auf Besitz oder Opfer? Geht es um die Armen? Oder halten wir unsere Programme am Laufen? Letzteres ist schon wieder egoistisch und dient dem Reich der Dunkelheit. So viel, was die Kirche tut, ist konzentriert auf das Wir. Und das drückt das Reich der Finsternis aus. Deshalb ruft das Herz Gottes: Wer wird meinem Reich dienen? Wer wird mich repräsentieren? Ich habe diesen Schrei in meinem Herzen, zumindest mein Leben total auszuschütten, um das Reich Gottes in die Welt hinausfließen zu lassen. Das ist nicht immer angenehm. Ich spüre dieses große Feuer seit etwa einem Monat in meinem Herzen. Ich würde mir wünschen, einfach 2 Wochen Ruhe zu haben, zu fasten und den Herrn mein Herz durchsuchen zu lassen. Ich war letzte Woche so schockiert, als der Herr mir einiges aufzeigte, was in meinem Herzen ist. Ich bat ihn, er solle mein Herz durchbohren und offenlegen, was das Reich Gottes noch hindert, sichtbar zu werden durch mich. Wenn er so was aufzeigt, muss man reagieren. Nicht ich habe den Bund geschlossen, sondern Gott. Die Menschen, die Gott auf der ganzen Erde verknüpft und zu sich zieht, sie sind die Antwort Gottes auf das, was in 2. Timotheus 3 beschrieben ist. Gott liebt die Welt und er liebt es zu geben. Er will nichts für sich selbst. Deshalb schreibt Paulus, wir sollen uns nicht selbst lieben, denn aus der Selbstliebe folgt die Geldliebe. Die griechische Bedeutung von Geldliebe ist auch ein zusammengesetztes Wort, das aus Freund und Silber besteht. Paulus machte dieses schockierende Statement: Wenn man sich selbst liebt, wird man ein Freund des Geldes. Reinhard, willst du franziskanisch leben? Nein, ich brauche viel Geld, um die armen Kinder zu retten. Ich will weitere Waisenhäuser bauen. Armut repräsentiert Gott nie gut. Ich habe keine Armutsmentalität. Denn Armut bringt Menschen in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert. Eine Frau hat ihr erzählt, sie sei als Jugendliche davongelaufen, weil ihre Mutter sie niedergehalten hat. Die Mutter gab sie anderen Männern, damit sie Geld zum Überleben hatten. Armut ist böse. Ich möchte, dass du verstehst, Geldliebe ist nicht das Gegenteil von Armut, sondern Geldliebe ist die Falle, in welche die Menschen in den letzten Tagen tappen werden. Gott mag Selbstsucht nicht. Gott mag Armut nicht. Gott will uns seine Güte zeigen. Das ist ein Teil des Reiches des Lichts. Er freut sich, wenn du schöne Sachen hast. Aber in dem Moment, wo diese Dinge deine Freunde werden und dich einnehmen, repräsentierst du das Reich der Finsternis. Denn dann schaust du auf diese Dinge und nicht mehr auf Gott. Matthäus sagte dazu etwas am Montag. Er sprach über Philipper 3. Das ist eins meiner Lieblingskapitel in der Bibel. In Vers 10 heißt es, dass ich ihn erkenne, dass ich ihn erkenne. Viele Dinge bringen Schande über die Menschen. Man wird zum Feind des Kreuzes, so nennt Paulus das. Das ist eine Schande für Christen, immer mehr zu wollen. Es ist eine Schande, wenn man besitzen will, aber nicht zu besitzen. Für viele Menschen ist das sehr schwer zu verstehen, denn die Herzen denken in Armut oder in Reichtum. Zeig mir, was du hast. Sieh im Schritte zum Reichtum. Armut repräsentiert das Reich Gottes nicht. Reichtum schon, denn der Himmel ist voller Reichtümer. Die entscheidende Frage ist, repräsentiert es Gott? Das findest du auch in Philipper 2. Erniedrige dich bis hin zum Kreuz, wie Jesus es tat, und Gott wird dich erhöhen. Der Weg hinab ist immer der Weg hinauf. Ich habe mich entschieden, mich nicht davon abhängig zu machen, wie viele Menschen mir auf Instagram folgen oder wer mein Freund ist. Ich möchte die Stimme Gottes in der Welt sein. Ich rufe die Christen auf, mit mir den Vater zu repräsentieren. Heiliger Geist, du kannst Worte sprechen, die niemand aussprechen kann. Dein Wunsch ist, dass deine Worte gehört werden. Ich bete, dass die Leute, die das hier hören, Ohren haben, das zu hören. Sieh sie, dass sie deine Stimme hören. Verbinde sie mit dem, was du mir sagst. Ihr Engel bringt übernatürliche Verbindungen mit Gott und den Menschen, die das repräsentieren. Amen.